Alle sind da. Wir machen. Kommt noch jemand? Okay. Dann wir fangen an mit den 8 Geliebten. Atta Uposatha Sila. Das ist die Regel meistens in den Retreat, dass man mit den Silas anfängt. Jeder von euch kennt die Silas schon, haben sie schon genommen. Es ist keine Pflicht natürlich zu nehmen, aber es ist die Sitte. Die 8 Silas sind, Michael erklärt. Du kannst das viel besser. Also diese Silas gelten dann während des Retreats. Wenn der Retreat zu Ende geht, dann Sie können dann wieder 5 Silas nehmen. Also die 8 Silas sind nicht töten, dann nicht was Gegebenes ist zu nehmen, dann Brahmacharya während Retreats, dann nicht lügen, dann nicht beruhigende Getränke nehmen, dann kein Essen nachmittags. Jetzt für diejenigen, die krank sind oder irgendwelche körperliche Schwäche haben, es ist keine Pflicht natürlich, dann reden sie mit der Küche und sie werden was vorbereiten, nicht wahr? So ist das geregelt. Oder man nimmt sich vom Frühstück oder Mittagessen schon was. Ja. Wenn es Regeln gibt, gibt es immer Ausnahmen. Die Ausnahmen soll man minimalisieren. Nächste ist, dass während Retreats man soll sich nicht schminken und keine so eine kosmetische kosmetische Mittel nehmen, auch nicht tanzen und sinnliche Musik genießen, damit man sich auf Meditation konzentrieren kann. Und letzte Regel ist, dass man nicht auf hohen Sitz sitzen soll. Hoher Sitz heißt damals in Indien waren so eine große Sofas aus Baumwolle gemacht. Das wurde angesehen als nicht nicht passend für diejenigen, die meditieren. Also die Regeln sind sehr einfach. Wenn nach der Sitte nach, die Laien sollen den Mönch bitten, der Mönch vertretet den dreifachen Juwel, also den Weg zur Befreiung. Also der hat dann, ist autorisiert, die Geliebte zu geben. Dann die Laien sollen den Mönch fragen. Ich sage das dann nach der Sitte in der Pali-Sprache. Dann einfach wiederholen sie. Die Bedeutung ist, damit, jetzt ist die Gelegenheit, die buddhistische Lehre ist die Lehre von bedingten Entstehung. alles, was passiert, ist von Gewissen passiert durch Bedingungen, kann nicht von selbst passieren. Die Bedingungen sind reif, indem sie der Laie, indem sie meditieren möchten. Die Voraussetzung für Meditation ist, dass man gewisse moralische die Meditation ist geankert in moralischen Streben. Ohne das, so ist geglaubt in der Tradition, wird man nicht fähig zu meditieren, weil Meditation ist eine tiefe Reinigung des Herzens, die nicht zustande kommen kann, wenn man sich nicht nach moralischen Regeln, nicht nach moralischen Regeln handelt. Dann die Laien, dann die Gelegenheit ist da, der Mönch, der vertretet Befreiung, also den Weg zur Befreiung, die Brüderschaft von Mönchen ist anwesend. Er ist autorisiert, die Gelübde zu geben. Deswegen, die Gelegenheit ist da. Deswegen bitten wir den Mönch, dass er uns diese 8 Gelübde wiedergibt. Da sagen sie nach mir, bitte. Erst Begrüßung von Buddha, der Lehrer, das habe ich auch selbst gemacht, jetzt machen Sie das, bitte wiederholen Sie nach mir. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Sammā. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Sammā. Sambuddhassa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Sammā. Sambuddhassa. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Atha. Atha. Uposata. Uposata. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Mebhante. Mebhante. Dutiyampi. Dutiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Uposata. Uposata. Athangikam. Athangikam. Silam. Silam. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Mebhante. Mebhante. Tatiyampi. Tatiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saha. Saha. Uposata. Uposata. Athangikam. Athangikam. Silam. Silam. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Detha. Detha. Mebhante. Mebhante. Okay, jetzt kommt dreifache Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha. Bitte wiederholen Sie. Buddhang. Buddhang. Saranang. Saranang. Gacchami. Gacchami. Dhammang. Dhammang. Saranang. Saranang. Gacchami. Gacchami. Sanghang. Sanghang. Saranang. Saranang. Gacchami. Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhang. Buddhang. Saranang. Saranang. Gacchami. Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammang. Dhammang. Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Jetzt haben wir dreifache Zuflucht und jetzt die Geliebte. Bitte wiederholen Sie. Panatipata Veremani Sikapadam Samadhyami Adinna Dana Veremani Sikapadam Samadhyami Abrahmacharya Veremani Sikapadam Samadhyami Musavada Veremani Sikapadam Samadhyami Sura Meraya Majja Pamadatana Veremani Sikapadam Samadhyami. Jetzt diejenigen, die am Abend essen möchten, dann bitte sagen Sie nicht. Diejenigen, die nicht essen, dann wiederholen Sie nach mir. Vikala Bhojana Veremani Sikapadam Samadhyami Nacha Gita Vadita Visukha Dasana Mala Ganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanataya Veremani Sikapadam Samadhyami Maha Sayana Ucha Sayana Veremani Sikapadam Samadhyami. Gut, jetzt haben wir dreifache Zuflucht, haben wir die acht Geliebte genommen. Dann, was bleibt übrig, ist, dass der Mönch sagt allen, dass sie ohne Nachlässigkeit sich hier nach diesen Geliebten und nach dreifachen Zuflucht handeln. Ohne Nachlässigkeit, Appamadena. Es ist sehr wichtig, weil zum Thema nach der ich wurde gebeten, dass während dieses Retreat ich von den Mönchen aus Metta-Vihara, dass ich unterrichte, Kaya Gata Sati Sutta. Jetzt der gute Michael verteilt die Übersetzung an alle. Also das Gegenteil von Nachlässigkeit ist eben Sati. Und wir werden versuchen, Sati heißt auf Deutsch übersetzt Achtsamkeit. Und die Grundlage von Übungen von Achtsamkeit sind die vier Grundlagen von Achtsamkeit. Und die vier Grundlagen von Achtsamkeit fangen an mit Achtsamkeit gerichtet an Körper. Das ist sozusagen die Grundlage von der Übung Achtsamkeit ohne Kaya Gata Sati, ohne Achtsamkeit gerichtet auf Körper. Also diese Übung von Achtsamkeit hat keine Grundlage. In den buddhistischen Schriften wird gesagt, Yesam, gibt es jemanden, der hier Pali oder Sanskrit gelernt hat? Yesam, Kaya Gata Satim, Viradha, Tesam, Amatam, Viradha. Wer vernachlässigt diese Übung von Achtsamkeit ausgerichtet auf Körper, der vernachlässigt Unsterblichkeit. Diese Lehre von Achtsamkeit ist die Lehre von Unsterblichkeit. In Dhammapada gibt es eine Verse, das sagt, apamado amatam padam, pamado machu no padam, ye apamata namiyanti, ye pamata yathamata. Dieser Weg von Achtsamkeit ist der Weg von Unsterblichkeit. Diejenigen, die nachlässig sind, obwohl sie noch leben, sie sind schon gestorben, was Dharma anbetrifft. Diejenigen, die Achtsamkeit üben, die sterben nicht. Diejenigen, die nachlässig sind, obwohl sie noch leben, leben sie tot. Bitte nachdenken Sie. Die Betonung von dieser Sutta ist auf die Praxis von Samadhi. Samadhi ist sozusagen Eintritt in tiefe Praxis von Achtsamkeit. Das wird in dieser Schrift betont. Und wir werden dann über diese Übungen, die hier in diese Sutta, Kaya Gata Sati Sutta, geschildert werden, wir werden sie erklären. Jetzt die Methode, die wir anwenden werden, hängt von euch ab. Sie können, ich werde niemanden zwingen, eine Methode zu praktizieren. Die empfohlene Methode, die erste Methode, die erklärt wird hier, und die Methode, die ist auch meistens erklärt als Eintritt in Praxis von Achtsamkeit, ist Anapanasati. Das ist die erste Übung hier. Also ich empfehle für diejenigen, die noch nicht einen Meditationsobjekt haben, dass sie mit Anapanasati anfangen, oder wenn sie schon Anapanasati geübt haben, dass sie weiter üben. Diejenigen, die schon einen Meditationsobjekt haben und gelernt haben und möchten sie damit fortsetzen, natürlich können sie weitermachen. Und ich werde mich bemühen, insofern ich fähig bin, dann sie weiterleiten, damit sie in diese Meditation weiter Fortschritte machen können. Das ist meine Aufgabe hier. Dann Jetzt muss ich noch sagen, diese Verse, die übrig bleiben nach dreifachem Zuflucht und nach Silas, ich sage dann, dass sie ohne Nachlässigkeit hier im Sinne von dreifachem Zuflucht und von acht Silas üben sollen, und sie sagen, armer Bante, ja, wir werden uns bemühen, Bante. So, ich sage, Tisaranena saha atta sila dhammam surakhitam katva apamadena sampadetha amavante. Dann jetzt, einige von uns sind von weit weg gekommen. Ich sehe Paare, ich sehe einige, die aus Berlin kommen. Bestimmt seid ihr müde, diejenigen, die von aus der Ferne kommen. Und wir werden heute nicht lange machen, wir nur besprechen den Tagesplan. Über die Methode wird dann während des Vortrags gesprochen. Aber gibt es hier jemanden, der noch nicht meditiert hat, der nicht die Methode von Anapanasati oder andere Methode kennt? Bitte lassen Sie mich wissen. Alle haben schon meditiert, ja? Dann wir können warten bis den Vortrag Abend. Und der Vortrag fängt an, erste Übung ist Anapanasati. Dann ich werde im Rahmen von dem Vortrag auch erklären, die einfache Anweisungen, wie man richtig sitzen soll, wie man auf was man sich konzentrieren soll und was sind die Fortschritte in dieser Meditation und wie ist es auch verbunden mit anderen Meditationen. Da ich auch ein bisschen geschult bin in der chinesischen Tradition, vielleicht, wenn Sie Interesse haben, werde ich auch erwähnen, wie diese Übungen auch dann in der nördlichen Buddhismus geübt werden. Haben Sie Interesse dafür? Ja. Dann ich erkläre auch von Perspektive von Theravada-Kommentaren und auch ein bisschen von der Perspektive von Yogacara zurzeit. Ich studiere ziemlich viel Yogacara-Philosophie und Meditation auch unterrichte das. Dann, wenn Sie Interesse haben, ich werde das auch ein bisschen im Rahmen von dem Vortrag erklären. Haben Sie Interesse dafür? Ja. Okay. Hat jemand hier schon etwas von Yogacara gelernt? Von den Yogacara Bhumishastra? Niemand hat gelernt. Dann ist gut, da können Sie wieder was Neues, andere Perspektive lernen. Das ist auch schön. Na gut, dann was Programm anbetrifft, haben Sie alle gesehen, wie es hier läuft. Wecken ist um 5 Uhr. Dann Yoga-Übungen werden, wenn das Wetter gut ist, dann werden draußen gemacht. Michael hat erwähnt, dass es gibt Yogamatten. Ja, hier hinten sind Yogamatten und wenn wir draußen üben, sind im Geräteschuppen sind Isomatten, die dann, oder Isodecken, die als Unterlage dann noch zusätzlich dienen. Diejenigen, die nicht Yoga gemacht haben, dann haben sie, brauchen sie sich nicht keine Gedanken machen. Wir machen ganz einfache Aufwärmungen und so. Wenn Sie ein bisschen über diese Grund-Kung-Fu-Übungen interessiert sind, dann verbinden wir das irgendwie. Dann 6.15 bis 7.30 Uhr gibt es Meditation, eine Stunde 15 Minuten. Dann 7.30 Uhr bis 9 Uhr Frühstück und selbstlose Arbeit, wie es geteilt wird, dann die Kirche wird informieren, wer ist zuständig. Ist schon eingeteilt. Ist schon angeteilt, ne? Dann 9 bis 10 wieder Sitzmeditation, das ist dann zweite Meditation. 10 bis 10.30 Uhr Gehmeditation und dann Interview. Interview gibt es eine Liste, wo Sie die jeder kann sich eintragen. Dann in jeden Tag, also die Interviews sollten nicht mehr als 15 Minuten dauern, damit jeder eine Gelegenheit bekommt, dann in einem Tag wird, wie viele Interviews? Ich glaube 14. 14 oder so. Dann immer 14, also das ist ungefähr eine Hälfte, und dann den nächsten Tag diejenigen, die nicht an dem Tag gekommen sind, die kommen am nächsten Tag. Und es mag sein, manchmal die Interviews sind sehr kurz, manchmal etwas länger, je nach den Umständen. Aber 15 Minuten ist, dann sollte man nicht zu viel überschreiten. Natürlich gibt es Regeln, gibt es auch Ausnahmen. Wenn was eine ziemlich detaillierte Erklärung benötigt ist, machen wir ein klein bisschen länger, aber normalerweise sollte man sich daran richten, nicht mehr als 15 Minuten. Dann die Interviews sind von 10 bis 11.30 Uhr. 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr Sitzmeditation wieder. Dann diejenigen, die zu Interview kommen möchten, die dann schreiben eigene Namen auf der Liste. Und die Interviews werden stattnehmen in dem Zimmer, wo ich jetzt wohne. Da hinten steht auch der Tier auf. Ne? Dann 11.30 Uhr bis 12 Uhr Gehmeditation. Dann 12 Uhr bis 14 Uhr Mittagessen kann man sich dann ausruhen. Und während dieser Zeit kann man auch Gehmeditation üben und so weiter. Dann 14 Uhr bis 15.30 Uhr wieder Sitzmeditation. Das ist dann längere Zeit, 1,5 Stunden. Dann 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr Gehmeditation mit Interviews. Interviews dann von 16 Uhr bis von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Dann immer dann 1 Stunde Meditation und 1 Stunde Gehmeditation. Diejenigen, die länger meditieren möchten, dann sie brauchen nicht aufstehen. Und die Gehmeditation, ich mache vielleicht morgen eine kurze Einleitung, wie man macht Gehmeditation. Gehmeditation am besten dann draußen. Gibt es einen Platz draußen, wo man... Überall. Überall. Und dann Anfang von Sitzmeditation wird mit Gong. Michael, könntest du das machen? Kannst versuchen. Ja? Damit alle wissen, dass ungefähr 5 Minuten vor dem Anfang von Meditation. Also ich komme zu den Zeiten, wenn sich etwas wechselt. Ah, das ist gut. Ja? Ja. Sie machen das, ja? Ich komme, ja. Dann 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dann wieder Sitzmeditation, 18.30 Uhr bis 19 Uhr 45 ist Teepause. Man natürlich braucht nicht unbedingt Tee trinken. Man kann auch Gehmeditation üben oder was lesen, vorbereiten für den Vortrag. Und dann gibt es Vortrag, eineinhalb Stunde, vielleicht ab und zu, wenn nach dem Vortrag, wenn es Fragen gibt, dann werden wir immer so Zeit, gewisse Zeit, vielleicht 20 Minuten für Fragen und Antworten. Und dann am Ende üben wir Metta-Meditation. Wenn es keine Fragen gibt, dann halbe Stunde oder 40 Minuten. Wenn es Fragen gibt, dann machen wir das natürlich kurz, nur 20 Minuten vor Schlafen. Dann, oder von Ruhe. Dann Ruhe gibt es von 10 Uhr bis 5 Uhr. 5 Uhr wecken. Wer macht dann Gong? Ich kann das machen oder Sie machen, ja? Okay. 5 Uhr dann wieder Gong. Hm? Gong, dann Sie werden für Gong verantwortlich, ja? Ist das okay? Ja. Ja, dann jetzt ist es 8 Uhr. Und manche von uns sind schon müde, dann machen wir Schluss und fangen wir mit dem Gong um 5 Uhr. Dann gibt es noch irgendwelche Fragen, was wir noch erklären sollen, irgendwelche Unklarheiten. Nachdem das Wetter schön sein soll, können wir uns dann gleich am Morgen draußen. Wir können auch draußen sitzen. Das ist draußen das, versammeln. Ja, ja. Für das Yoga. Für Yoga. Und wenn das Wetter schön ist, wir könnten eventuell auch draußen sitzen. Das ist schön. Hm? Mal sehen. Gibt es einen Platz draußen, wo wir alle. Das ist nicht schwierig mit den Unterlagen. Schwer, hm? Okay, dann erst versuchen wir mit Yoga, dann sehen wir je nachdem. Okay, dann für heute so viel. Ne? Bitte ruhen Sie sich gut aus, damit wir genug Energie haben für die nächsten Tage. Ne? Hoffentlich, die werden nicht so anstrengend. Wie ich gesagt habe, wir richten uns nach den Regeln, aber wo immer es Regeln gibt, gibt es Ausnahmen, dann wir werden manchmal auch flexibel machen, etwas, vielleicht manchmal Vortrag etwas länger oder Yoga etwas länger, je nach den Umständen. Gut, dann so viel für heute. Bitte ruhen Sie sich gut aus und mit vollem Dampf in den Morgen. Okay.